Dişan. Ya. Hallo, guten Abend. My name is Aydin. Ich bin hier als Assistent Ersin tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ich würde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie? Ja, guten Abend. Gute Besserung, Frau Doktor. Sie hören sich aber auch nicht gesund an. Ja, leider. Aber ich fühle mich sehr gut. Nur meine Stimme ist weg. Ah, sonst sollten Sie als Patient oder als Arzt auch nicht arbeiten, wenn Sie krank sind, ne? Ja, aber wie gesagt, ich fühle mich sehr gut. Ich war krank, seit 2 Wochen bin ich krank, aber Also Sie stecken mich jetzt nicht an, oder? Ich bin jetzt auch krank und nicht, dass ich noch extra krank werde, um Gottes Willen. ja, aber ich bin nicht mehr ansteckend, ich glaube. Deswegen arbeite ich jetzt. Und Ja, nur dann. habe ich Heiserkeit, habe ich keine anderen Symptome. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Vielen Dank. Sie sind sehr nett. Dankeschön. Ja, wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Mark. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Also Mark ist mein Vorname. Martha Anton Richard Cäsar Mark. Und der Nachname ist Frisch. Frisch. Mit SCH, oder? Ja, genau. Okay. Herr Frisch, wie alt sind Sie? 48. Ich bin 48 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren 26. Juli 1974. Okay. Wie schwer sind Sie, Herr Frisch? Oh, wie Sie sehen, sehr schwer. Ich wiege circa 130 Kilo. 130. Ja, Ja. leider. Ja. Okay. Wie groß sind Ich glaube, das waren 1,75 Meter ungefähr. Sie? 75. Okay. Was führt Sie zu uns, Herr Frisch? Ja, ich komme, weil mich meine Frau etwas gedrängt hat. Ich habe hier am Unterschenkel eine Wunde, die wird immer größer und ja, meine Frau wollte unbedingt jetzt, dass ich damit zum Arzt gehe. Okay. In welchen Unterschenkel haben Sie Wunde? Auf der rechten Seite. Rechte Seite. Aber links fängt es auch schon langsam an. Okay. Seit wann haben Sie diese Wunde? Also das geht schon länger, ja. Also das erste Mal ist es ungefähr vor 2 Monaten aufgetreten als ein kleiner roter Fleck, aber das ist jetzt sehr groß geworden. Wie groß ist diese Wunde momentan? Ja, ich kann es Ihnen zeigen, das ist so groß wie die Handinnenfläche. Also ich würde mal sagen, so circa 10 Zentimeter im Durchmesser. Und diese Flecke sind genau rot oder gibt es eine helle Seite oder gibt es Eiter in diese Wunde, auf diese Wunde. Also ich habe es verbunden, ich kann Ihnen das Bein gerne zeigen. Das war zuerst rot und dann ist es etwas flüssig geworden und das wurde immer größer und die Oberfläche ist ja, ein bisschen schmierig, ein bisschen gelblich, vielleicht ist auch eitrig, so wie Sie sagen. Und ja, und es nässt die ganze Zeit. Also, wie, Nice. also immer wenn ich einen Verband mache, das wird immer sehr schnell nass. Okay. Herr Frisch, ist diese Wunde auf der Wade oder auf der vorne? Am Schienbein, meinen Ein Sie? Schienbein, meine ich, Ja. ja. Ja, das ist so im Unterschenkel an der Seite zwischen Schienbein und Wade, oberhalb vom Knöchel. Okay. Hatten Sie einen Trauma? vor dieser Wunde. Was meinen Sie mit Trauma? Haben Was ist das? Sie sich verletzt? Zum Beispiel So, haben Sie. ich kann mich jetzt nicht erinnern, nein. Okay. Wurden Sie von einem Zecken oder einem Mücken gebissen oder gestochen? Ich kann mich nicht erinnern, nein. Okay, Herr Frisch. Seit 2 Monaten haben Sie diese Wunde. Tut es Ihnen weh? Haben Sie Schmerzen an der betroffenen Stelle? Ich merke keine Schmerzen. Ich sehe aber nur, dass es jetzt seit 3, 4 Tagen ungefähr fast der gesamte Unterschenkel sehr rot geworden ist. Gesamtunterschenkel rot geworden. Ja, und da hat es langsam, jetzt merke ich ganz wenig Schmerzen, aber ansonsten hat es bisher überhaupt nicht wehgetan, nein. Okay. Und Sie haben gesagt, dass in Ihrem linken Bein auch eine Wunde, ja? Ja, das Eine fängt Wunde. dort so langsam auch an, ja. Wo ist diese Wunde genau? Also da ist es auf dem Fußrücken. Fußrücken. Okay. Ja. Herr Frisch, hatten Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt Nein, oder ist das sowas habe ich bisher noch nicht gehabt. jetzt? Okay. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Okay. Herr Frisch, haben Sie Fieber? Nein, habe ich bisher nicht gehabt, nein. Okay. Haben Sie in den letzten Zeiten ab oder zugenommen? Also ich mit meinem Gewicht, ja, ich nehme ab und zu mal zu und ein bisschen ab, aber eigentlich ist es gleich geblieben. Nein. Gleich. Okay. Haben Sie vermehrtes Durst? Brauchen Sie Kann ich jetzt etwas nicht zu sagen, aber ich trinken? trinke eigentlich immer regelmäßig. Ist mir Haben jetzt Sie nicht aufgefallen, dass ich mehr trinken muss, nein. Okay. Haben Sie vermehrtes Wasser lassen? Ich habe Sie nicht verstanden, bitte. Haben Sie vermehrtes Wasser lassen? Mussten Hast du Sie Wasser lassen? ja öfter auf Ja, die Toilette gehen? vermehrt weiß ich nicht, aber ja, ich muss mehrfach am Tag auf Toilette und zum Wasser lassen. Manchmal auch mal nachts, aber weniger. Wie oft müssen Sie in der Nacht auf die Toilette gehen? Selten. Also einmal vielleicht, aber nicht immer. Ich nehme. Okay. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Frisch? Ja, wie Sie sehen, sehr gut. Also ich ist ja eigentlich ganz gut. Okay. Haben Sie Probleme beim Sehen? Haben Sie ja Nein. Sehprobleme? Ich habe eine Brille, aber die habe ich schon seit längerer Zeit. Okay. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln an den Beinen? Habe ich nicht gemerkt, nein. Okay. Wie fühlen Sie sich allgemein, Herr Frisch? Ist es Ihnen übel oder ist es Ihnen Ich schlimm? merke eigentlich nichts, mir geht es eigentlich relativ gut. Ja. Sie haben keine anderen Beschwerden, ja? Also Schmerzen habe ich jetzt keine, nein. Okay. Haben Sie Atemnot oder Herzrasen? Atemnot, wenn ich mich halt anstrenge, wenn ich mal Treppen steige, merke ich, dass die Luft etwas knapp wird, aber Herzrasen habe ich nicht gehabt bisher, nein. Okay. Wie schlafen Sie? Haben Sie Probleme beim Schlafen? Nö, ich kann gut schlafen, damit habe ich keine Probleme. Nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nee, an sich nicht, nein. Okay. Haben Sie Stuhlfrost oder Nachtschweiß? Schüttelfrost, Nachtschweiß, nein, ist nicht bekannt. Okay. Okay, Herr Frisch, jetzt möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Vorerkrankung stellen. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen oder wichtige Vorerkrankungen? Ja. Können Sie mir sagen? Ah, ja, also ich habe einen hohen Blutdruck und nehme Medikamente. Seit wann haben Sie Uff, Blutdruck? das weiß ich nicht so. Das sind vielleicht schon 10 Jahre. Seit 10 Jahren. Wie Sie sehen, ich habe ein bisschen Übergewicht und ich habe auch Zucker. Okay. Seit wann haben Sie Zuckerkrankheit? Das sind auch ungefähr 10 Jahre. Seit 10 Jahren. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie? Oh je, da muss ich mal in meine Liste gucken. Ich kann mir den Namen nicht ganz merken. Haben Sie Liste Für dabei? den Blutdruck ist es Ramipril, 5 Milligramm. Eine morgens, eine abends. Dann habe ich Amlodipin, 10 Milligramm morgens. Für den Zucker habe ich Metformin, 1000 Milligramm. Eine morgens, eine abends. Und dann habe ich noch Amaryl, 2 Milligramm. Können Sie wiederholen, bitte? Amaryl nennt sich das, AMA. Amaryl. 2 Milligramm eine morgens, das ist für den Zucker. Okay. Und dann habe ich noch was steht hier? Simvastatin 20 Milligramm. Ich glaube, das ist für Cholesterin. Ja, 20 Milligramm abends, ja. Ja, genau. Okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Nee, an sich nicht. Nein, das ist doch Nee. genug. Das ist schon viel zu viel. Herr Frisch, ist Ihr Blutzucker gut eingestellt? Messen Also Sie? mein Hausarzt kontrolliert das immer regelmäßig, aber der ist nicht so zufrieden. Er meint, der ist immer zu hoch. Okay. Achten Sie auf Ihre Ernährung nicht so viel, oder? Ich versuche es, sage ich mal so, aber ich habe auch versucht, ein bisschen abzunehmen, aber das klappt nicht so gut. Okay. Treiben Sie Sport? Also ich laufe jeden Tag sehr viel. Ich bin ja Postbote und trage Briefe aus und damit laufe ich eigentlich schon sehr viel, ja. Aber Ja, so extra sehr Sport schön. mache ich nicht. Okay. Aber Sie laufen regelmäßig, ja, jeden Tag. Ja, jeden Tag. Ich verteile halt Post. Das sind Okay. 7 Kilometer jeden Tag. Ja, sehr schön. Herr Frisch, haben Sie Probleme mit dem Nieren? Wurde bei Ihnen irgendwelche Untersuchungen durchgeführt? Nein, also in den Laborwerten waren die Nieren immer sehr gut, hat der Doktor gesagt. Okay, sehr schön. Ja. Nur der Zucker ist halt ein bisschen hoch. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Außer Och, das ist doch genug. ja. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ich habe mal ein Knieproblem gehabt. Da wurde am Knie auf der linken Seite hatte ich mal so einen Kreuzbandriss. Und was hatte ich noch? Ja, an der Schulter auf der rechten Seite hatte ich mal Schmerzen und da habe ich Spritzen bekommen, ja. Nur Spritzen haben Nur Sie Spritzen. wegen Schulter. Okay. Wann war diese Kreuzbandriss? Das sind ungefähr 6, 7 Jahre her. 16 Jahre näher. Okay. Die andere Eingriff, Schulterspritze, wann war das? 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Frisch? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Gegen Corona? Ja, bin ich auch schon. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nein. Okay. Ja, Herr Frisch, rauchen Sie? Seit Ja. wann? Och, seitdem ich 16 bin. Okay. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich? Ja, so ungefähr eine Schachtel, eine Packung. Ja, es ist auch zu viel. Trinken Sie Alkohol? Nicht regelmäßig, Können Sie etwas genauer sagen? Zum Beispiel, wie viel Mal pro Tag trinken Sie? also nicht jeden Tag, ja. Ich alle 2, 3 Tage mal so ein Glas Wein und manchmal ein Bier. Ein Glas Wein oder eine Flasche Bier? Okay. Ja. Okay, Herr Frisch, nehmen Sie Drogen? Wie Drogen? Ja. Nein, wie kommen Sie da drauf, Frau Doktor? Ja, das ist eine Routinefrage. Wir stellen diese Frage an unsere allen Patienten. Ach so, nein, nein, nein. Okay. Herr Frisch, wir kommen fast zu Ende. Ich möchte jetzt über Ihre Familien erfahren. Haben Ihre Eltern wichtige Erkrankungen? Also mein Vater hat auch ein Diabetes und hohen Blutdruck. Und meine Mutter hatte Herzrhythmusstörungen. Die hat, glaube ich, auch irgendeine Operation bekommen, muss Medikamente nehmen, aber ich weiß es nicht was. Ja, haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester. Okay, ist sie gesund? Sie ist gesund, ja. Also sie lebt sehr gesund, ist schlank, sportlich. Und soweit ich weiß, hat sie keine Medikamente mehr. Okay. Herr Fisch, haben Sie Kinder? Nein. Wohnen Sie allein oder? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, ja. Okay. Okay, Sie sind Postbote vom Beruf. Okay. Ja. Herr Frisch, ich glaube, ich habe alle erforderlichen Fragen von meiner Seite gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Nein, vielen Dank. Es war sehr nett von Ihnen und freundlich. Ich weiß jetzt nicht, was es am Bein ist. Muss ich mir da Sorgen machen? Ist es was Schlimmes oder? Ja, Herr Frisch, ich denke, Sie haben eine Wunde wegen Ihrer Zuckerkrankheit. Ach so. Ja, Zuckerkrankheit können solche Wunden führen. Aber das kann noch andere Infektionen auch sein. Zum Beispiel Weichgewebeinfektionen kann es auch sein. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen und dann brauche ich ein paar Laboruntersuchungen. Dann können wir wieder sprechen. Okay, alles klar. Ja. Also Sie meinen, es ist nichts Schlimmes. Ich muss jetzt nicht operiert werden, oder? Jetzt kann ich das nicht genau einschätzen, aber ich glaube, Sie brauchen keine Operation, sondern Sie brauchen medikale Therapie. Was für eine Therapie? Ich habe verstanden. Medikaltherapie. Was ist Medikament? Sie meinen Medikamente, oder? Medikamente, ja, Ach natürlich. so, ah, okay, alles klar. Medikamentöse Therapie, meine ich. Okay, alles klar. Ja gut, dann schauen wir mal. Okay, gut, vielen Ja. Dank. Noch eine Frage, jetzt es ist mir aufgefallen. Hatten Sie eine lange Reise gehabt? Haben Sie eine lange Reise gehabt oder müssten Sie? Nein, nein, ich war jetzt nicht verreist in letzter Zeit, nein. Okay, ja. Haben Kollegen andere Fragen? Kollegen und Kolleginnen. Kollegen und Kolleginnen. Keine Frage. Haben Sie geschwollene Beine? Beide. Ja, die sind ein bisschen geschwollen. Und für die Nur-Anamnese sollen wir fragen, leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben beide noch. Und meine Füße, weiß ich nicht, ob sie kalt sind, aber ich spüre das nicht. Das ist für mich normal. Sind Sie deswegen bei einem anderen Arzt, zum Beispiel Ihre Hausarzt, gewesen? Ich gehe nur zum Hausarzt, nein. Wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Nur ein Kissen. Das reicht mir. Wie viel Treppen steigen Sie, wenn Sie... Also wie meinen Sie das, wie viele Treppen steigen Sie? Ich wohne im zweiten Stock. Ja. Und die kann ich gut, aber muss ich halt langsam steigen, ne? Als das Gespräch können wir anfangen? Einige Sekunden brauche ich. Eine Frage, sehen Sie immer dicke Socken an? Nein. Ich kann keine dicken Socken anziehen, da ist es mir zu warm. Zu warm, ja. Ja. Okay. Okay, ja, ich glaube. Ich kann anfangen. Ja. Okay, guten Abend. Ich möchte Ihnen unseren neuen Patienten vorstellen. Ah, unsere junge Kollegin. Hallo, guten Abend. Hallo. Servus, wie geht es Ihnen? Sie sind ja immer noch heiser, Frau Doktor. Ja, leider, aber es geht mir gut, danke. Ja, okay. Ja, gut. Nicht so gut. Wir haben einen neuen Patienten, dann legen Sie mal los. Herr Mark Frisch ist 48 Jahre alt. Der Patient ist 130 Kilogramm schwer und 1,75 Meter groß. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehende progrediente linksseitige Wunde im Unterschenkel vor. Rechtsseitige? Rechtsseitige, ja. Rechtsseitige. Wunde im Unterschenkel vor. Der Patient erwähnt, dass die Wunde 10 cm im Durchmesser sei und im Laufe der Zeit vergrößert, größer geworden sei. Größer geworden, ja. Ja. Außerdem habe der Patient ähnliche, aber kleinere Wunde auch in ihrem linken Unterschenkel. Trauma, Parästhesie wurde verneint. Die Wunde oder die Läsion sei rot, schmierig gelblich und nass. Nass, kann ich sagen. Der Patient leide seit 10 Jahren an Diabetes mellitus. Früher habe er ähnliche Beschwerden nicht gehabt. Die restliche vegetative Anamnese sei bis auf belastungsabhängige Dyspne unauffällig. Noch eine Sache. Der Patient ist adipositas. Adipös. Adipös. Der Patient ist adipös. Ja, mit 130 Kilo kann man das so bezeichnen. Ja. An Vorerkrankungen nannte er eine arterielle Hypertonie und ein Diabetes mellitus, wie ich gesagt habe. Der Patient nehme 2-mal täglich 5 Milligramm Ramipril, 1-mal Milligramm Amiodipin, 20 Milligramm Simvastatin, 2 Milligramm Amoryl und 2-mal 1000 Milligramm Metformin ein. Bei ihm sei keine Allergie bekannt. Er sei vollständig geimpft. Bei den Patienten liegt auch eine Nikotinabusus vor. Er rauche seit 16. Lebensalter ein Schachtel Zigaretten täglich. Er trinke auch regelmäßig Alkohol. Alle 2 Tage trinke er ein Glas Wein oder eine Flasche Bier. Drogenkonsum wurde verneint. Er laufe regelmäßig. Die Familienanamnese ergab eine Diabetes mellitus sowie eine arterielle Hypertonie beim Vater und eine Herzrhythmusstörung bei der Mutter. Der Patient habe eine gesunde Schwester. Er sei ledig und wohne mit seiner Partnerin zusammen. Er sei Postbote vom Beruf. Ja. Die Vielen anamnestischen Dank. Angaben deuten am ehesten auf eine Diabetes mellitus verursachte Diabetes mellitus verursachte Polyneuropathie und diabetische Wunde, diabetische Fuß. Könnte ich sagen, aber die Läsion ist am Unterschenkel. Deswegen Diabetes mellitus verursachte Wunde. Wie nennt sich diese diabetisch verursachte Wunde? Vorhin kam der Tipp. Ah ja, Nachlesen. Ulcus cruris, ja, genau, Ulcus cruris. Okay. Nein, Ulcus cruris. Okay, Ja. sehr gut. Ja gut, das ist eine oder Ihre Verdachtsdiagnose oder Ja. erste Arbeitsdiagnose. Ja. An welche Differentialdiagnosen denken Sie noch? Das kann noch ein Zellulit sein oder TVT kann auch in Frage kommen. TVT. Okay. TVT, ja. Das ist nicht so hochwahrscheinlich, aber Was ja. noch? Was noch? Der Thrombophlebitis. Patient, Thrombophlebitis, genau, der Patient hat berichtet, dass der gesamte Unterschenkel ganz rot geworden ist seit 3 Tagen. Woran Ja, denken Sie? Woran denken Sie? Cellulitis, deswegen habe ich da Ja. Wie nennt Cellulitis sich das noch? So ein Hautinfekt, so ein ausgebreiterter Hautinfekt. gedacht. Ja, Erysipel. Ein Erysipel, jawohl. Erysipel. Gut, welche Untersuchungen, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Arbeitsdiagnose kommen, Sie gehen von einem Ulcus cruris bei Diabetes aus. Ja, Welche Untersuchungen brauchen Sie jetzt? zuerst Laboruntersuchung. Ich werde Blutbild, Entzündungsparameter, CRP, BSG bestimmen lassen und Blutzucker natürlich und allgemein Zustand, Nierenwerte, Jawohl. Leberwerte werde ich auch bestimmen lassen. Und ja, um einen TVT auszuschließen, kann ich einen D-Dimer-Werte Okay. Wobei bei dieser Wunde kann der auch mal so positiv sein, ne? ja, wegen Okay, Erysipel. also Sie machen Laborwerte. Welche Untersuchungen sind noch notwendig? Ja. Sonografie werde ich durchführen und Röntgen. Sonografie von was? Ja, Sonografie des Beins. Wie nennt sich das? Was am Bein möchten Sie sehen? Ja, Duplex-Sonografie, aber zusätzlich Dupl Gewebesonografie. Ja, nicht das Gewebe, aber Sie möchten eine Duplex-Sonografie, um die Durchblutung Und festzustellen. Durchblutung, ja. Ja, das heißt, Sie machen eine Sonne oder ein Duplex der Arterien und, ja, wenn es geht, farbkodiert natürlich, der Arterien und der Venen. Sie wollen zum einen sehen, ob er auch eine PAVK vielleicht hat oder wie gut die Durchblutung ist und ob er eine venöse Insuffizienz hat, eine chronisch venöse Insuffizienz. Ja. Sie machen also eine Darstellung der Arterien und der Venen vom Unterschenkel. Ja, genau. Weil davon hängt es ab, wenn er natürlich zusätzlich eine Durchblutungsstörung hat, was zu vermuten ist, denn er ist Diabetiker, er ist adipös, er raucht und hat einen hohen Blutdruck. Das heißt, er hat viele Risikofaktoren für eine PAVK. Und wenn er da natürlich einen Verschluss des Unterschenkels hat oder eine Verengung, dann wird die Wunde natürlich schlecht heilen oder gar nicht heilen. Ja. Wenn er da einen Verschluss hat, also eine hochgradige PAVK, dann müssen Sie diese vielleicht sogar mit einem Stent eröffnen, damit die Wunde auch heilen kann. Ja, deswegen also, ein Ausschluss von der PAVK ist wichtig und die venöse Insuffizienz auch nochmal nachschauen. Also, Sie machen einen farbkodierten Duplex, sehr gut. Und was noch von der Wunde? Was macht man von der Wunde? Als diagnostisch oder therapeutisch? Diagnostisch, wir sind immer noch bei der Diagnostisch. Diagnostik. Röntgen können wir Kann man machen, genau, ob die auch. Knochen betroffen sind, aber Ja, und von der Wunde selber, wenn ich wissen möchte, ob ja, Keime betroffen sind, Krankheitserreger können wir Kultur ein Abstrich. vornehmen, ein Abstrich, ja. Einen Abstrich machen, um eine Kultur anzulegen. Jawohl. Ja. Sehr gut. Haben andere Kolleginnen oder Kolleginnen noch Ideen oder Vorstellungen, was man mit diesem jungen Mann machen kann? Keine Fragen, keine Antworten. Entweder war das sehr gut, Frau Doktor, oder die anderen Kollegen, fällt nichts mehr ein. Nein, ich glaube, Nein, Sie das war haben sehr gut. alles erzählt. Nein, nein, Sie haben. Das war sehr gut. Und auch die Diagnose war richtig. Aber die Polyneuropathie ist auch eine zusätzliche, natürlich diabetische Spätfolge. Aber das, was der hat wahrscheinlich natürlich, jeder Diabetiker hat eine Polyneuropathie, ganz klar. Das kann man auch vom Neurologen untersuchen lassen, aber erst, wenn die Wunde dann abgeheilt ist. Aber man würde erst sagen, das ist ein Ulcus Cruris, ja, eine offene Wunde. Und durch ein PAVK, ja, Ihre Verdachtsdiagnose ist wegen Meine Arterien. Verdachtsdiagnose war schon richtig, Ulcus Cruris bei Diabetes. Aber Sie müssen immer nach der Durchblutung gucken oder Okay. eine Durchblutung nachschauen. Das kann ja sein, dass er beides hat. Ja, wegen Arteriopathie, Ja, Leptospirose, ja. genau. Sehr gut. Sind Sie schon Fachärztin? Ja, Anästhesistin. Anästhesie, sehr gut. Die Anästhesie. Wunderbar.